Politische Elefantenhochzeit oder zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine große Koalition. Nach 39 Jahren ein Remake. Union und SPD gehen ein Regierungsbündnis ein. Die selbst erteilten Vorschusslorbeeren sind gewaltig. Kaum ist der Koalitionsvertrag in trockenen Tüchern. Deutschland ist ein wunderbares und starkes Land und wird mit seinen Problemen zurechtkommen und wird weiter vorne sein. Die echte Chance, dass Deutschland seine wirtschafts- und sozialpolitische Krise überwindet. Glaube ich, dass dieser Tag in die deutschen Geschichtsbücher eingehen wird. Gewaltiges also kündigt sich an. Ein Wunder geradezu nach all den Muskelspielen zuvor. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Das politische Macho-Gehabe vom Wahlabend aber weicht alsbald der Einsicht in die Realität. Ich werde der nächsten Bundesregierung nicht angehören, definitiv nicht angehören. Im Willy-Brandt-Haus der SPD-Parteizentrale erklingen plötzlich Töne, die Wochen zuvor undenkbar waren. Ich beginne damit, dass ich dem Willy-Brandt-Haus danken möchte und den Sozialdemokraten für eine gute Gastfreundschaft. Klar ist, dass wir die Absicht haben, die Koalitionsverhandlungen bis zum 12. November zu beenden. Angela Merkel, die 51-jährige ostdeutsche CDU-Politikerin, die seit 5 Jahren an der Spitze der CDU Deutschlands steht, schickt sich an, die erste Kanzlerin der Republik zu werden. Ohne Netz und doppelten Boden, ohne Netzwerke und Männerbünde im Rücken versucht sie, ein Bündnis mit der SPD zu schmieden, wohl ahnend, dass dies ihre einzige Chance ist, um in das Kanzleramt der Republik einzuziehen. Eine politisch-programmatische Gratwanderung. Da nichts vereinbart ist, bevor nicht alles vereinbart ist, ist auch nichts aufgegeben, bevor nicht alles vereinbart ist. Lautete denn auch gleich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen die Maxime der designierten Kanzlerin. Und in der Tat galt bis zur letzten Minute, bevor das letzte Komma nicht gesetzt, der letzte Spiegelstrich nicht gezogen und die schwierigsten Brocken im Spitzengespräch nicht aus dem Weg geräumt wurden, konnten die Beobachter nur von vorläufigen Ergebnissen sprechen, weil selbst gut informierte Kreise nicht wussten, was der Abend oder die darauffolgende Nacht noch alles bringen konnten. Vor allem in der Arbeitsmarktpolitik, den Finanzfragen und der des Atomausstiegs wurde bis zur letzten Minute gerungen, um eine Einigung zustande zu bringen, auch wenn man, wie beim Atomausstieg, nur feststellen konnte, dass es keine gibt. Doch schon der Blick auf die Ausgangslage zeigt, dass die Gegensätze kaum größer sein konnten. Deutschlands Chancen nutzen, war das sogenannte Regierungsprogramm der Union überschrieben, mit dem bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 18. September eine Richtungsentscheidung herbeigeführt werden sollte. Wir haben fast 5 Millionen Arbeitslose und wir müssen alles unternehmen, um zu sagen, Vorfahrt für Arbeit. Und das heißt, die Lohnzusatzkosten unter anderem in einem ganzen Bündel von Maßnahmen runterzubringen. So Angela Merkel noch im Wahlkampf. Dieses Bündel von Maßnahmen sollte betriebliche Bündnisse gleichermaßen umfassen wie einen neuen flexiblen Kündigungsschutz, eine höhere Mehrwertsteuer zur Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, sowie nicht zuletzt eine große Steuerreform, die über niedrigere Tarife der Wirtschaft wieder mehr Wachstumsimpulse bescheren sollte. Das Programm der SPD stand diesen politischen Ambitionen geradezu diametral gegenüber. Reichensteuer statt Mehrwertsteuer lautete eine finanzpolitische Koordinate. Durch Schröders Ankündigung im März, das Parlament vorzeitig auflösen zu wollen, weil keine ausreichenden Mehrheiten mehr für die Fortführung der Agenda 2010 vorhanden seien, hatte zwangsläufig der linke Flügel der Partei in der programmatischen Auseinandersetzung ein größeres Gewicht bekommen und damit Fragestellungen, die SPD-Chef Franz Müntefering so formulierte. Geht es nicht um menschenwürdige Arbeit? Geht es nicht darum, dass gerechte Löhne gezahlt werden? Geht es nicht auch darum, dass Arbeitnehmerinteressen garantiert werden? Geht es nicht darum, dass der Binnenmarkt zusätzliche Impulse bekommen muss, so wie wir das vorgeschlagen haben? So war es nach dem 18. September auch kein Wunder, dass erst einmal alle möglichen Farbenspiele in Betracht gezogen wurden, bevor man sich in den Sondierungsgesprächen notgedrungen auf die Option einer großen Koalition verständigte. Eine Koalition, deren Verhandlungsrahmen jedoch gleich zu Beginn von 4 Vorvereinbarungen bestimmt sein sollte. Stets an der Seite Angela Merkels, Edmund Stoiber, Altkanzlerkandidat der Union, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, ein gewaltiges politisches Ego vor sich hertragend, bei Sondierungsgesprächen wie Koalitionsverhandlungen und auch bei Pressekonferenzen. Es war eine konstruktive, aber zum Teil auch kontroverse Diskussion. Ich darf ergänzen, dass auch klar ist, dass wir vor der größten Haushaltssanierung in der Geschichte Deutschlands stehen. Edmund Stoiber, der designierte Minister für Wirtschaft und viele andere Zuständigkeiten, die er seinem Superministerium noch einverleiben will. Stoiber, fleischgewordene Omnipotenz aus Bayern, um Vorgaben selten verlegen. Insgesamt ist es auch klar, dass die Mannschaft von Frau Merkel, die Bundesregierung, wenn sie denn etabliert ist, eine Mannschaft sein muss, eine Mannschaft sein will, denn nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen in Richtung Deutschland, dann wird diese große Koalition ein Erfolg. Stoiber, ein Eckpfeiler der großen Koalition, durch nichts und niemanden zu übertreffen in seiner Solidarität zur Kanzlerkandidatin. Angela Merkel weiß, sie kann sich auf mich, sie kann sich auf die CSU verlassen. Und Edmund Stoiber, der bereit ist, für die große Koalition auch ein ganz persönliches Opfer zu bringen. Mehr kann ich persönlich nicht an Gemeinschaftsaktivitäten und Gemeinschaftsleistungen erbringen, als letzten Endes das schönste Amt für einen bayerischen Politiker aufzugeben? Ja, ich stelle fest, dass nicht sehr viele Ministerpräsidenten in das Kabinett eintreten. Da hat er recht, der CSU-Chef. Wie der SPD-Chef, der designierte Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering. Wir sind uns bewusst, dass es die Notwendigkeit gibt, Kompromisse zu machen. In Sachfragen ja, in Personalfragen dagegen ist Müntefering unnachgiebig. Und diese Haltung bringt das Berliner Personalgefüge gewaltig durcheinander. Dabei geht es zunächst doch nur um den künftigen SPD-Generalsekretär. Es wird dazu zwei Vorschläge geben. Caio Wasserhöfel und Andrea Nahles werden kandidieren, der Parteivorstand wird entscheiden. Und er entscheidet gegen Müntefering und dessen Kandidaten. Ich habe dann eine Präsidiumssitzung einberufen, habe aber auch klargemacht, dass ich auf dem Parteitag in Karlsruhe nicht wieder als Parteivorsitzender kandidiere. In der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen demontiert die SPD ihren Vorsitzenden und unterzieht sich einer innerparteilichen Zerreißprobe. Die Folgen geradezu revolutionär, ganz im Gegensatz zu dem sauerländischen Understatement Müntefierings. Ich hatte für mich die Planung, dass in den nächsten 4-5 Jahren die Erneuerung und Verjüngung der Partei an den verschiedenen Stellen stattfinden würde und sollte. Das geht nun ein bisschen schneller. Nicht für Andrea Nahles, die gegenwärtig bei vielen in der SPD als Persona non grata gilt, wohl aber für Matthias Platzeck, den designierten Müntefering-Nachfolger an der Parteispitze. Noch schneller aber als die SPD-Spitze schafft Stoiber Fakten. Franz Müntefering ist eine Autorität und ein Eckpfeiler der großen Koalition und diese Statik hat sich allerdings durch die aktuellen Entwicklungen in der SPD verändert. Ich werde bei dieser veränderten Statik bayerischer Ministerpräsident bleiben. Die Folgen des Stoiber-Rückzugs, der von Angela Merkel öffentlich mit Respekt und von Müntefering nicht öffentlich mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen wird, sind gewaltig, wie erste Umfragen belegen. Und ich habe natürlich dargelegt, dass ich als Parteivorsitzender ja wie ein Hund darunter leide, dass jetzt gegenwärtig das Ansehen der CSU ein Stück Schaden genommen hat. Der Schaden, den das Ansehen Stoibers dagegen genommen hat, dürfte indessen noch etwas höher liegen. Zusammenraufen hieß da die Losung der potenziellen Koalitionäre Anfang November. Wo die handelnden Personen schwächeln, werden Ergebnisse gebraucht, damit das Bündnis noch eine Chance hat. Angela Merkel könnte zudem an Stärke gewinnen, wenn sie das Bündnis zustande bringt. In der Finanz- und Haushaltspolitik aber galt es, Fundamente zu gießen, die dem Bündnis überhaupt eine mittelfristige Haltbarkeit garantieren könnten. Meine Einschätzung ist leider, dass dieses Land, Bundesrepublik Deutschland, heute Abend flächendeckend von Heulen und Zähneklappern geprägt sein wird, weil wir erstmals im Zusammenhang darstellen werden, wie katastrophal die Finanzsituation ist, die wir übernehmen. Hatte der hessische Ministerpräsident Roland Koch noch vor der zweiten Verhandlungsrunde gepoltert. Und in der Tat war bis zuletzt die schwierigste Frage, wie gelingt es der Koalition, einen EU-konformen Haushalt vorzulegen, der ab dem Jahr 2007 die Verschuldungskriterien der Gemeinschaft einhält und darüber hinaus noch Geld in die Hand zu nehmen, um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Erst einmal dadurch, dass der Haushalt 2006 schon als abgeschrieben gilt, weil ein verfassungskonformer Haushalt für die Koalitionäre als faktisch unerreichbar erscheint. Das steht dahinter, wenn wir sagen, wir wollen uns dort auch ehrlich machen, sagt der designierte Finanzminister Peer Steinbrück. Investitionen von rund 23 Milliarden Euro werden einer Neuverschuldung von 41 Milliarden Euro gegenüberstehen, weil die Koalition Programme zur Förderung des Mittelstands in Kraft setzen, gleichzeitig aber drastische Sparprogramme vermeiden will, um der Konjunktur und da vor allem dem Mittelstand Impulse für mehr Wachstum zu geben. Deutliche Sparprogramme und die Anhebung der Mehrwertsteuer sollen erst mit dem Jahr 2007 wirksam werden. Sie wissen ganz genau, wenn schon eine Operation durchgeführt werden muss, dann ist es oft so, dass man erst mal versucht, den Patienten in eine Lage zu bringen, dass er diese Operation überstehen kann. Und insofern ist es vollkommen, auch aus dem individuellen Leben betrachtet, eine richtige Entscheidung. Rechtfertigt Angela Merkel diesen Schritt. 25 Milliarden Euro will die Koalition in den kommenden 4 Jahren in die Hand nehmen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Ein kleiner Buchungstrick steckt allerdings schon dahinter. 25 Milliarden sind eine Überschrift aller Zukunftsaufgaben, aller investiven Maßnahmen, von der Verkehrsinfrastruktur bis zum Elterngeld, kumuliert über die 4 Jahre, sagt SPD-Finanzexperte Joachim Poss. Darunter zählen nämlich auch die besseren Abschreibebedingungen für den Mittelstand und die höhere Forschungsförderung, die die Koalition ohnehin finanzieren muss. Geschehen soll dies durch erhebliche Einsparungen auf der einen und höhere Steuereinnahmen auf der anderen Seite. Um 3 Prozentpunkte soll die Mehrwertsteuer ab dem Jahr 2007 angehoben werden, was groben Rechnungen zufolge Mehreinnahmen von 24 Milliarden Euro bedeuten würde. Ein Teil dieser Einnahmen soll zweckgebunden für die Senkung der Lohnnebenkosten, konkret der Arbeitslosenversicherung, genutzt werden. Diese soll im Jahr 2007 von 6,5 auf 4,5% sinken. Die Bundesagentur für Arbeit soll durch interne Einsparungen und Reformen die Hälfte dazu beitragen. Der Rest kommt aus der höheren Mehrwertsteuer. Dem Bund steht allerdings nur knapp die Hälfte der Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer zur Verfügung. Den Rest können die Länder für sich beanspruchen. Sie sollen das Geld wie der Bund zur Haushaltssanierung nutzen, geben aber einen Teil für die Senkung der Lohnnebenkosten ab. Umstritten bis zuletzt blieb die sogenannte Reichensteuer, mit der die SPD in den Wahlkampf gezogen war, um einen Kontrapunkt zu den Steuersenkungsplänen der Union zu setzen. Ich persönlich halte die Reichensteuer für falsch, die ist ökonomisch falsch, die hilft auch nicht den kleinen Leuten, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. In jüngsten Umfragen sprachen sich jedoch 81% der Bundesbürger für eine höhere Besteuerung der Wohlhabenden aus. Ansporn für die SPD, das Thema weiter zu verfolgen. Jetzt hat die Koalition einen Modus gefunden. Es soll eine individuelle Besteuerung sein, will sagen, die davon sonst bei der Einkommensteuer betroffenen Unternehmen, Personengesellschaften soll davon ausgenommen werden. Betroffen von dieser Steuer, so Peer Steinbrück, sind private Einkommen ab 250.000 für Alleinstehende und ab 500.000 Euro für Verheiratete. Gerade in den finanz- und haushaltspolitischen Fragen mussten sich die Koalitionäre bereits im Vorfeld einige Kritik gefallen lassen. Arbeitgeberpräsident Dieter Hund vermisst den großen Wurf. Die Wirtschaftsverbände kritisieren vor allem, dass ein Teil der Mehrwertsteuererhöhung zur Haushaltssanierung verwendet werden soll. Im Saldo würden die Belastungen der in Deutschland tätigen Unternehmen steigen, sagt der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Selbstständige Unternehmer Patrick Adenauer. Die Chefs deutscher Automobilkonzerne hatten sogar von Lügen gesprochen, die da aufgetischt werden würden. Peer Steinbrück weist diese Vorwürfe jedoch mit Vehemenz zurück. So schnell und so inflationär, wie der Begriff Betrüger und auch Lügner gebraucht wird, muss man sich überlegen, was heißt das auf Dauer, und zwar von unterschiedlichen Absendern. Was heißt das auf Dauer auch für die gesellschaftliche Stabilität und für die demokratische Substanz? Mit diesen Startschwierigkeiten wird die Koalition jedoch noch eine ganze Weile leben müssen, da alle Interessengruppen den Koalitionsvertrag daraufhin ausschlachten werden, was aus ihrer Sicht alles nicht erfüllt wurde. Ungleich schneller als in der umstrittenen Finanz- und Haushaltspolitik konnten sich die Koalitionäre in den Bereichen Inneres, Verteidigung, der Außen- und der EU-Politik, in der Bildungs- und Forschungspolitik sowie bei Landwirtschaft und Verkehr, Umwelt und Kultur einigen. Da lagen bereits am vergangenen Montag die Ergebnisse vor. An der Wehrpflicht etwa zweifelt niemand in der Koalition, in der Innenpolitik soll ein Schwerpunkt auf die Integrationspolitik gelegt werden. Künftig sollen Kompetenzen von Bund und Ländern entzerrt und die Einspruchsmöglichkeiten der Länder im Bundesrat verringert werden. Dafür überlässt der Bund den Ländern in der Bildungspolitik weitgehend freie Hand. Auch im Umweltrecht sollen die Länder in begründeten Ausnahmefällen von der Bundesgesetzgebung abweichen dürfen. Es ist wirklich ein Kompromiss, der kein fauler Kompromiss ist, sondern die Länder bekommen mehr Rechte da, wo es notwendig ist, und der Bund bekommt auch Entscheidungskompetenz da, wo die Länder sich bislang zu Unrecht eingemischt haben, sagt der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wobereit, SPD. Das heikle Thema der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern soll aber erst in der zweiten Hälfte der neuen Legislaturperiode neu geordnet werden. Auch in der Außenpolitik gibt es keine grundsätzlichen Differenzen mehr. In der Türkei-Frage etwa hat man einen Modus gefunden, mit dem beide Seiten wohl leben können. So sollen die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei als Prozess mit offenem Ende angesehen werden, mit dem kein Automatismus zum Beitritt des Landes begründet werden kann. Die Koalition bekennt sich zudem auch zum Europäischen Verfassungsvertrag, der nach den negativen Referenden im Sommer dieses Jahres in Frankreich und in den Niederlanden auf Eis liegt. Bei den EU-Finanzen strebt die Große Koalition jedoch eine relative Entlastung Deutschlands an. Schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen dagegen in der Sozialpolitik. So werden sich die Rentner in Deutschland auf eine weitere Nullrunde einstellen müssen. Die Koalition will über einen neu gestalteten Nachhaltigkeitsfaktor dafür sorgen, dass nicht vorgenommene Rentenkürzungen mit möglichen Erhöhungen in späteren Jahren verrechnet werden. Rentenkürzungen kommen für keinen der Partner in Frage, also das will ich ganz deutlich sagen. Suchte die Kanzlerkandidatin diesen Schritt noch positiv zu wenden. Ab 2007 müssen die Beitragszahler jedoch mit einer Anhebung des Beitragssatzes rechnen. Die 20%-Grenze soll jedoch nicht überschritten werden. Zudem soll in der kommenden Legislaturperiode wohl über die langfristige Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre verhandelt werden. Das muss deshalb deutlich sein, dass dies eine weit in die Zukunft reichende Maßnahme ist, die nichts, aber auch gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. Wenig Bewegung gab es dagegen in der Gesundheitspolitik. Vorerst soll es darum gehen, einen weiteren Anstieg der Ausgaben zu begrenzen, unter anderem durch höhere Rabatte der Hersteller und generell mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Die grundsätzliche Frage aber der Finanzierungsstruktur des Gesundheitswesens, die sich hinter dem Streit um Kopfprämien oder Bürgerversicherung versteckte, soll frühestens im kommenden Jahr wieder auf die Tagesordnung kommen. Die permanente Diskussion über sehr unterschiedliche Himmelsrichtungen in diesem System trägt zum Vertrauen der Menschen in die Zukunftsfähigkeit des Landes nicht bei. Deshalb wollen wir an der Stelle etwas hinbekommen. Ich bin sicher, das gelingt uns. Das soll gleichermaßen für die Frage des Niedriglohnsektors gelten, für den die Koalitionäre ebenfalls noch keine abschließende Bewertung gefunden haben. Da gäbe es aber, so Franz Müntefering, dringenden Handlungsbedarf. In der Arbeitsmarktpolitik haben sich Union und SPD deshalb nur auf die Aufweichung des Kündigungsschutzes verständigt, wonach die Probezeit von 6 auf 24 Monate ausgedehnt werden kann. Beim Arbeitslosengeld II soll es dagegen zu einer Angleichung der Regelsätze auf das Westniveau von 345 Euro pro Monat kommen. Gleichzeitig soll der Missbrauch reduziert werden, unter anderem durch einen Rückgriff auf das Einkommen der Eltern bei arbeitslosen Jugendlichen. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag, ein rekordverdächtig umfängliches Werk. 142 Seiten, dazu etliche Anlagen, äußerst detailliert, wie es für eine große Koalition, die auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen will, nun einmal unabdingbar ist. Ein idealer Koalitionsvertrag, fast, sagt Wolfgang Thierse. Matthias Platzeck agiert bedeutend vollmundiger. Wir wollen alle Fragen, die anstehen in Deutschland, mit dem Paket lösen. Zunächst aber muss dem Werk mit dem feinen Politdeutsch-Titel »Gemeinsam für Deutschland mit Mut und Menschlichkeit« am Montag erst einmal auf Parteitagen von CDU, CSU und SPD zugestimmt werden. Und falls es denn hart auf hart kommen sollte, so hat Franz Josef Jung, der künftige Verteidigungsminister, für die Seinen in der Union ein probates Mittel. Ich glaube, da muss man den eigenen Freunden auch immer wieder klar machen, Wahlergebnisse sind vom Umtausch ausgeschlossen. Indessen selbst Andrea Nahles, die leidgeprüfte SPD-Linke, gibt sich zuversichtlich. Das ist ein solider Kompromiss, der die klare sozialdemokratische Handschrift trägt. Und insoweit bin ich sehr zufrieden. Es wird natürlich Diskussionen geben, es wird auch schwierig sein, den einen oder anderen Punkt zu vermitteln. Das gilt aber für die CDU genauso. Franz Müntefering, der gerade in jüngster Zeit viel Erfahrung hinzugewonnen hat, betrachtet das alles ganz gelassen aus der Perspektive des künftigen Seniors im Kabinett Merkel. Das ist eine Lebensabschnittspartnerschaft, die wir jetzt machen. Dass man ab und zu mal aneinander gerät, das ist selbst in der eigenen Partei nicht völlig undenkbar.